Dies ist eine Botschaft über die Wüste am Meer. Wie Stürme, die aus dem Süden kommen, so kommt etwas aus der Wüste, aus einem schrecklichen Land. Zweiter mir wurde eine schreckliche Vision gezeigt, die Gewalttätigen handeln immer noch gewaltsam und die Zerstörer zerstören immer noch. Gott sagt, Elam, greif an. Medien, belagere. Ich werde all ihrem Leid ein Ende machen. Dritter, deshalb schmerzen meine Hüften und ich habe Krämpfe, wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Ich bin so verwirrt, dass ich nichts hören kann, und so erschrocken, dass ich nichts sehen kann. Vierter, meine Gedanken sind durcheinander, und große Angst überkommt mich. Die Abenddämmerung, die ich so sehr liebe, hat sich für mich in Schrecken verwandelt. Fünfter, man deckt den Tisch, breitet Teppiche aus, isst und trinkt. Doch dann heißt es, steht auf, ihr Fürsten, macht die Schilde bereit. Sechster, denn der Herr sagte zu mir, geh und stelle einen Wächter auf. Er soll berichten, was er sieht. Siebter, wenn er Reiter sieht, die auf Pferden, Eseln oder Kamelen reiten, dann soll er sehr genau aufpassen und gut zuhören. Achter, der Wächter rief dann, hier, ich stehe den ganzen Tag auf dem Wachturm und bleibe auch die ganze Nacht auf meinem Posten. Neunter, siehe, da kamen Reiter. Sie sagten, Babylon ist gefallen, es ist gefallen. Alle seine Götterbilder wurden zu Boden geworfen und zerbrochen. Zehnter, o, mein Volk, das so sehr gelitten hat. Was ich vom Herrn der Heere, dem Gott Israels, gehört habe, das habe ich euch gesagt. Elfter, dies ist eine Botschaft über Duma. Jemand ruft mir aus Seir zu, Wächter, wie spät ist es in der Nacht? Wächter, wie spät ist es in der Nacht? Zwölfter, der Wächter antwortet, der Morgen kommt, aber auch die Nacht. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, dann kommt wieder und fragt. Dreizehnter, dies ist eine Botschaft für den Abend. Ihr Karawanen aus Dedan, verbringt die Nacht im Wald. Vierzehnter, ihr Bewohner des Landes Thema, bringt den durstigen Wasser. Gebt den Menschen, die fliehen, Brot. Fünfzehnter, denn sie sind vor Schwertern, gespannten Bögen und der Härte des Kampfes geflohen. Sechzehnter, denn der Herr sagte zu mir, in genau einem Jahr, so wie ein Arbeiter seine Dienstzeit zählt, wird die ganze Macht Kedars vorbei sein. Siebzehnter, und nur wenige Krieger von Kedar, die Bögen benutzen, werden übrig bleiben. Ja, der Herr, der Gott Israels, hat dies gesagt.